Yo, Tobi Zeitalter, die größte Party der Welt, seht's euch selbst an. Ja. Ich bin auf der größten Party der Welt. Ich sehe schon von Weitem das Partyzelt. Oh mein Gott, wer hat das dahingestellt? Fair? Die laute Fair? Musik hat den Tag erhellt. Ich bin auf der größten Party der Welt. Ich sehe schon von Weitem das Partyzelt. Oh mein Gott, wer hat das dahingestellt? Fair? Die laute Fair? Musik hat den Tag erhellt. Ich bin auf der größten Party der Welt. Als ich auf dem Weg zu der großen Party war, yeah, habe ich mich zum ersten Mal gefühlt als großer Star. Die Barbedienung hat mich gleich angesprochen. Sie wollte mich mit ihrem stärksten Cocktail schocken. Doch kein Problem für mich, ich hab ihn leicht geäxt. Und zum Dank hatte ich mit ihr hemmungslosen Sex. Danach ging das dann weiter, saufen bis die Gäste liegen. Stimmung wär heiter, ich dachte ich könnte fliegen. Ich würde selbst weiter feiern, wenn ich der Letzte wär. Denn wenn ich betrunken bin, ist der Schnaps nie leer. Wochenende Standard mit Alkohol und Zigaretten. Wenn's sein muss, tanze ich auch in Adiletten. Selbst das würde mich da nicht mehr stören, auch wenn jemand meint, das wird sich nicht gehören. Jetzt ist das erlaubt, keiner kann was sagen, oder er wird heute noch von mir zusammengeschlagen. Yo. Ich sehe schon von Weitem das Partyzelt. Oh mein Gott, wer hat das dahingestellt? Fair? Die laute Fair? Musik hat den Tag erhellt. Ich bin auf der größten Party der Welt. Ich sehe schon von Weitem das Partyzelt. Oh mein Gott, wer hat das dahingestellt? Fair? Die laute Fair? Musik hat den Tag erhellt. Ich bin auf der größten Party der Welt. Ich höre, wie die Leute meinen Namen schreien. Yeah. Ich fühle mich geschmeichelt und stimme gleich mit ein. Yo. Dieser Mann ist ja auch der King der Welt, klar, der mit seiner Anwesenheit den Raum erhält. Yeah. Die Leute bilden eine Gasse, wenn ich hereinkomme. Klar. Für mich springen Menschen selbst in die Mülltonne. Doch langsam nähert sich der Abend dem Ende. In meiner Hand halte ich eine Auszeichnung. Saufliebe. Die Menschen gehen nach Hause, der Tag ist vorbei. Allerdings nicht für mich, ich bin noch immer gut dabei. Yeah. Denn jetzt geht's ab zum nächsten Feuer, denn ihr wisst Bescheid. Ja. Denn mein Spitzname ist nicht umsonst Tobi Breit. Yeah. Also schnell rein ins Taxi, doch ich blick zurück. Denn dieses Partymachen heute hat mich verzückt. Also dieses Wochenende feier ich im Himmelszelt. Denn heute war ich auf der größten Party der Welt. Yeah. Ich sehe schon von Weitem das Partyzelt. Oh mein Gott, wer hat das dahingestellt? Fair? Die laute Fair? Musik hat den Tag erhellt. Ich bin auf der größten Party der Welt. Ich sehe schon von Weitem das Partyzelt. Oh mein Gott, wer hat das dahingestellt? Fair? Die laute Fair? Musik hat den Tag erhellt. Ich bin auf der größten Party der Welt. Niemand kann sie toppen.